Miss One 2011, Alter. Glaub mir eins, wenn du unten auf dem Boden bist, gibt es keinen, der zu dir kommt und dir nach oben hilft. Wenn sie dich hassen, ja dann glaub mir, scheiß mal drauf. Glaub an dich, geh raus und baust dir selber auf. Schon vor Jahren sollten die Stimmen aus meinem Kopf raus. So wie du Nikotin brauchst, brauch ich halt Rap auch. Hip-Hop Underground, wer bringt das Mixtape raus? Mace One, scheiß drauf, fuck, guck, so mach ich's auch. Auch wenn das Licht eines Tages ausfällt und die Welt sich nicht mehr dreht, wenn alles hier auch untergeht, bin ich der letzte Mann, der steht. Auch wenn das Licht eines Tages ausgeht und die Welt sich nicht mehr dreht, wenn alles hier auch untergeht, bin ich der letzte Mann, der steht. Ich bin der letzte Mann, der aufrecht bleibt. Ich werd hier stehen bleiben, drauf scheißen, was ihr alle meint. Das hier ist mein Armageddon, hier mein eigener Krieg. Doch ich steh wieder auf, weil ich als letzter hier blieb. Es gibt keinen, der mir helfen kann, wenn alles untergeht. Gibt es keinen, der euch helfen kann. Schau aus dem Fenster, ja was siehst du da? Schwarzer Regen, schwarze Wolken, Blut auf dem Asphalt. Ja diese Wut und der Hass, er macht uns blind. Du fällst ins Loch und du merkst, wie du nur singst. Wenn man für Träume alles aufgibt und kämpft dafür, merkst du, wie du immer älter wirst. Du bist am Ende und bist immer noch derselbe. Sitzt alleine, ja da draußen in der Kälte. Wir schauen nach oben und sprechen zum Herrn. Gibt es ein Leben hinter den Sternen? Auch wenn das Licht eines Tages ausgeht und die Welt sich nicht mehr dreht, wenn alles hier auf untergeht, bin ich der letzte Mann, der steht. Auch wenn das Licht eines Tages ausgeht und die Welt sich nicht mehr dreht, wenn alles hier auf untergeht, bin ich der letzte Mann, der steht. Auch wenn das Licht eines Tages ausgeht und die Welt sich nicht mehr dreht, wenn alles hier auf untergeht, bin ich der letzte Mann, der steht. Auch wenn das Licht eines Tages ausgeht und die Welt sich nicht mehr dreht, wenn alles hier auf untergeht, bin ich der letzte Mann, der steht. Bin ich der letzte Mann, der steht. Bin ich der letzte Mann, der steht. Bin ich der letzte Mann, bin ich der letzte Mann, der steht. Miss One 2011, Alter.